Kapitel 8. Donnerstag, 19. Juni. 22 Uhr. Konstanze, Patrick und Manuela sitzen im Wohnzimmer der Erzieherin. Die Anwesenheit einer Frau tut Manuela gut. Konstanze hat ihren Arm um die Schulter von Manuela gelegt. Patrick schweigt. Er wartet. Er weiß, dass die Situation für Manuela schwierig, sehr schwierig ist. Vor einem Jahr konnte er einer Klientin in einer ähnlichen Lage helfen. Manuela spricht mit leiser Stimme. Ich glaube, Tobias Jäger hat sich in mich verliebt. Wenn ich genau überlege, hat alles am ersten Kursabend in der Volkshochschule angefangen. Das habe ich bemerkt. Nach der Pause saß er neben Ihnen. Anfangs habe ich nicht verstanden, aus welchem Grund er den Platz gewechselt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er Ihre Hand festgehalten, als Sie beide den Kugelschreiber aufheben wollten. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Patrick. Ja, vielleicht. Nennen Sie es aber eher Instinkt. Irgendwie habe ich gefühlt, dass Tobias Jäger Ihre Nähe suchte. Das hat er wirklich getan. Zuerst fand ich seine Höflichkeit charmant. Er machte mir Komplimente. Welche Frau hört sowas nicht gerne? In seiner Gegenwart hatte ich jedoch ein merkwürdiges Gefühl. In den letzten Wochen hatte ich den Eindruck, dass mich jemand beobachtete. Im Schwimmbad, beim Einkaufen, beim Spazierengehen. Und dann lagen mehrere Male Blumen vor meiner Wohnungstür. Das Telefon klingelte zu jeder Tageszeit. Wenn ich den Hörer abnahm, legte die Person sofort den Hörer auf. Patrick, Sie halten mich vielleicht für verrückt, aber ich glaube sogar, dass jemand in meiner Wohnung war. Der Liebesbrief hat mir die Augen geöffnet. Jetzt finde ich für alles eine Erklärung. Wie soll es jetzt weitergehen? Patrick, helfen Sie mir bitte. Manuela, ich will es auf den Punkt bringen. Tobias Jäger ist ein Stalker. Er möchte mit Ihnen eine enge Beziehung haben. Er ist aber nicht in der Lage, diese Beziehung auf einem normalen Weg zu erreichen. Das ist das Problem. Sie haben es am eigenen Leib erfahren. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, gehen Sie zur Polizei. Stalking wird in Deutschland bestraft. Zur Polizei gehen? Muss das wirklich sein? Gibt es keine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen? Können Sie nicht mit ihm sprechen? Patrick überlegt. Was halten Sie von folgendem Vorschlag? Sie treffen sich mit ihm an einem Ort, wo es andere Menschen gibt, und sprechen mit ihm. Ich werde in Ihrer Nähe sein, falls es Probleme geben sollte. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Jetzt bin ich erleichtert und kann hoffentlich wieder richtig schlafen. Ich bin auch müde. In Ordnung. Wir telefonieren morgen und besprechen dann alles Weitere. Schlafen Sie gut. Patrick und Konstanze verabschieden sich von Manuela. Arm in Arm verlassen beide das Haus im Moselweg. Es ist immer noch warm.